Kollegen, wir müssen besprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ich höre wohl nicht recht, Just. Das Einzige, was wir mit diesem Fall noch machen können, ist, ihn zu den Akten zu legen, abheften, eintüten, wegpacken und vergessen. Das sehe ich aber ganz anders. Was? Das kannst du sehen, wie du willst. Dir macht es vielleicht nichts aus, dass da gerade mehrere Leute mit einem Schiff untergegangen sind. Mir aber schon. Mir auch. Sie waren nicht an Bord. Was? Sie waren nicht an Bord, aber wir haben doch gesehen, wie das... Die Leviathan dürfte recht gut bewacht gewesen sein. Und als ehemaliger Angehöriger der Navy muss Ismael das gewusst haben. Er hat Smith, Taylor und Angelica bestimmt eine Falle gestellt. Naja, das alles würde sich klären, wenn wir mit Ismael sprechen könnten. Zu blöd, dass Angelica uns die Handys abgenommen hat. Also sollten wir uns weiter darauf konzentrieren, den Stern von Kerala zu finden. Aber warte mal. Wenn die Leviathan entkernt worden ist, dann ist doch der Stein wahrscheinlich gar nicht mehr an Bord. Bestimmt hat Ismael ihn längst herausgeholt und irgendwo woanders versteckt. Warum hätte er uns den Hinweis auf das Schiff geben sollen, wenn die Spur falsch wäre? Irgendwo an Bord des Flugzeugträgers muss noch etwas sein, das uns weiterhilft. Na, großartig. Also wollte er uns in eine verminte Todesfalle locken? Nein. Ich glaube, er wollte uns helfen, an Bord zu kommen, bevor es gefährlich wurde. Aber dann sind uns Smith und seine Handlanger zuvorgekommen. Was ist denn da oben auf dem Dach los? Da oben in der Luke? Das ist doch... Gary! Oh. Hier seid ihr. Ich habe euch reden hören, aber ich konnte euch nirgends finden. Oh Mann, ist das ein tolles Versteck. Kann ich zu euch reinkommen? Nein. Warte beim Flugzeug auf uns. Wir kommen raus. Na schön. Hat sie doch nicht mehr alle. Kommt, Kollegen. Gary, was willst du von uns? Ich habe etwas gefunden. Hier. Hä? Ein Modellflugzeug, ja und? Naja, da ist ein Schlüssel drin. Ein Schlüssel? Wo? Extrem gut versteckt. Seht mal. Hinter dieser Klappe. Aha. Ihr könnt ihn haben. Danke. Aber woher hast du das Flugzeug? Das ist ja das Komische. Ich war noch mal beim Haus meines Großvaters. Aha. Plötzlich kam ein Auto. Es hat gehalten und ein Mann ist ausgestiegen. Er ist zum Zaun gegangen und hat den Karton einfach in den Garten geworfen. Dann ist er wieder weggefahren. Und dann? In dem Karton waren lauter Modellflugzeuge. Ach, auch dieses. Schaut mal. Aha. Das ist eine exakte Miniaturausgabe des echten Flugzeugs von meinem Großvater. Ach. Ich dachte, vielleicht interessiert es euch. Sehr gut, Gary. Kanntest du den Mann? Ja, es war der Sohn des Bürgermeisters von Waterside. Curtis Fischer. Curtis Fischer. Ein Fischer. Also war Curtis derjenige, der den Karton aus Mr. Schwiebers Haus gestohlen hat? Sagt mal, euer Versteck unter dem Schrotthaufen da, darf ich mir das mal ansehen? Oh, wir lassen nicht so gerne Fremde in unsere Zentrale, Gary. Tut uns leid. Aber ich habe euch doch auch geholfen und euch den Schlüssel gegeben. Das ehrt dich auch sehr, Gary, aber die Zentrale ist geheim und soll es auch bleiben. Na super, dann macht doch eure Arbeit gefälligst in Zukunft selbst. Blöd, Männer. Was war denn das jetzt? Ist der behämmert? Kümmern wir uns nicht drum, Kollegen. Der Zufall hat uns einen Schlüssel in die Hände gespielt. Und ich frage mich, ob er uns zu dem Saphir führt. Hast du vergessen, Erster, dass der Stein jetzt auf dem Meeresgrund liegt? In einem gigantischen Schiff, das durch mehrere Explosionen zerrissen wurde? Keineswegs. Aber keine Sorge, wir tauchen gemeinsam. Wie jetzt? Tauchen? Ja, was denn sonst? Natürlich ist es in den ersten paar Tagen nach der Versenkung streng verboten, weil sich der aufgewirbelte Sand erst setzen muss. Aber in ein paar Tagen sollte es völlig ungefährlich sein, sich diese Leviathan mal aus der Nähe anzusehen. Am Nachmittag rief Peters Großvater in der Zentrale an und berichtete den drei Detektiven, dass sein Pokerfreund Mr. Castro etwas über den mysteriösen John Fischer wusste. Bereits eine Stunde später wurden die Jungen von Mr. Castro in seiner bescheidenen Wohnstube empfangen. Kommt mal rein. Danke. Ja. Ja, danke. Ersetzt euch doch. Ihr wollt also etwas über John Fisher wissen? Mhm. Ja. Ja. Harry Schrieber und dieser waren zusammen in Indien stationiert. Na, Freunde waren sie nicht unbedingt. Aha. Es gab da wohl einen Streit um eine Frau. Fischer kam einige Zeit nach seiner Rückkehr aus Indien bei einem Autounfall ums Leben. Na, ist ja auch kein Wunder. Er war ja ständig betrunken. Aha. Das war aber nicht alles. Harry sagte einmal, dass er und Fischer jemanden etwas schuldeten, und das klang nicht so wie unsere üblichen Spielgeldschulden beim Pokern. Es war etwas Ernsteres und Harry klang sehr bedrückt. Darf ich Ihnen mal dieses Foto zeigen? Kennen Sie vielleicht einen dieser Leute? Eine Pokerrunde. Ja, das hier ist Harry. Und der hier ist einer seiner Fliegerkameraden. Wie hieß der nur? Manners, nein. Meruzas. Was? Ja, das war der Name, Meruzas. Den dritten Mann kenne ich nicht. Und die Dame auch nicht. Sie hieß Anudara. Schöne Frau. Ja, vielleicht war sie der Anlass für den Streit, aber das ist alles so lange her. Ich glaube nicht, dass ihr da noch etwas herausfinden könnt. Einiges haben wir schon herausgefunden. Ist Ihnen übrigens zufällig der Stern von Kerala ein Begriff? Der was? Nein, was ist das? Das ist ein berühmter Edelstein eines Maharajas. Nie gehört. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Nein, das ist alles. Sie haben uns schon sehr geholfen. Vielen Dank. Deine Ursache. Peter! Ja? Wenn du deinen Opa siehst, erinnere ihn doch bitte daran, dass er mir noch eine Revanche schuldig ist. Ja, das mache ich, Mr. Castro. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich fasse es nicht, Freunde. Meruthas, unser verstorbener Pfandleiher. Wie passt denn der jetzt in die Geschichte? Das werden wir nur herausfinden, wenn wir seiner Witwe auf die Pelle rücken. Kommt, Kollegen. Schon alles gesagt. Wir haben nur noch ein paar Fragen, Madam. Ach ja? Und was wollt ihr wissen? Können Sie uns sagen, was Sie oder Ihr Mann über Harry Schrieber und einen roten Saphir wussten? Also schön. Kommt rein. Setzt euch. Ich habe ja nie mit dem verfluchten Stein zu tun gehabt. Aber mein Mann und... Erzählen Sie es uns. Mit dem Stein meinen Sie den Stern von Kerala, nicht wahr? Ja. Ich meine... den brennenden Kristall, der unser Leben ruiniert hat. Der Stein ist verflucht. Verflucht? Wie meinen Sie das? Ach, ich weiß nur, was mein Mann mir erzählt hat. Nämlich, dass Fischer den Stein beim Pokerspiel gewonnen hat. Gewonnen? Und dann? Die genauen Details kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass mein Mann Fischer und Harry Schrieber auf einmal ständig verfolgt wurden. Und weiter? Nach dem Krieg kam mein Mann nach Hause und eröffnete die Pfandleihe. Und eines Tages ist Fischer zu ihm gekommen. Er wollte sich Geld von ihm leihen, um einen Flug nach Indien zu bezahlen. Mhm. Ja. Aber mein Mann wollte ihm kein Geld geben. Dieser Trunkenbold hätte es ihm ja nie zurückgezahlt. Deshalb hat er ihm nur Geld für die Fliegeruhr als Pfand gegeben. Mhm. Und was geschah dann? Naja, mein Mann sagte mir später, dass Fischer während des Gesprächs sehr ängstlich gewesen war. Mhm. Na, er fühlte sich verfolgt und sagte, sie ist hinter mir her. Wenn ich irgendwann plötzlich tot bin, dann war sie es. Sie und dieser verfluchte Stein. Dann fuhr Fischer los und eine Woche später hörten wir, dass er einen Autounfall gehabt hatte. Nein. Ja. Und dann... Augenblick, mit Sie meinte er Anudara? Anudara? Mhm. Ach, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls wurde mein Mann krank. Mhm. Die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Niemand wusste, was es war. Nur wir. Es war der Fluch des Steins. Jeder, der damit in Berührung kam, musste sterben. Und so kam es auch. Mein Mann starb. Hat er den Stein denn jemals angefasst? Ja, leider. Fischer, Mr. Schrieber und mein Mann haben über diesen Stein geschworen, dass sie das Versteck des Schatzes nie jemandem verraten würden. Und das hat sie alle umgebracht. Ja, aber Mr. Schrieber ist doch eines natürlichen Todes gestorben. Haben Sie euch das erzählt? Ja. Aber ich habe mit Mr. Mason gesprochen, seinem Sekretär. Er hat Schrieber gefunden, wisst ihr? Und er sagt, Harrys Gesicht sei völlig verzerrt gewesen. Als hätte er etwas Entsetzliches gesehen. Und der Schock darüber hat ihn getötet. Am Mittwoch fuhren die drei Detektive nach San Diego. Die Tauchaktion konnte beginnen. Am Touristenhafen stiegen sie aus und gingen zum Kai, um ein Boot zu mieten. Plötzlich näherten sich Schritte. Ismael, was? Es wäre mir lieb, wenn ihr mich jetzt nicht mehr so nennen würdet. Mein richtiger Name ist Nathan Holbrook. Nennt mich einfach Ned. Okay. Kommt mit auf mein Boot. Ja, aber wir wollten... Wir haben eine Menge zu besprechen. Aha. Gut. Ja, dann nehmen wir das alles mit hier. Die Flasche. Sie scheinen uns ja schon erwartet zu haben, ich meine Ned. Allerdings. Sag mal, wie habt ihr euch denn eigentlich aus meinem Keller befreien können? Das ist eine lange Geschichte. Ja, hier ist mein Boot. Die Rachel's Delight. Aha. Kommt. Sagen wir, na gut. Hast du eigentlich meine Tarierweste? Ja. Peter? Ja. Vorsicht. Ja. Komm mit in die Kajüte. Ich stell's mal ab hier. Ja. Ja. Bitte, setzt euch. Mhm. Ja. Wollt ihr was trinken? Nein, nein, danke. Nein, nein. Nein. Also, hör zu. Ihr wisst wahrscheinlich inzwischen über den Kronschatz des Maharajas Bescheid, der ihm vor über 30 Jahren geraubt wurde. Ja, so ist es ja. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass die Frau namens Anudara eine Geheimagentin der indischen Regierung war. Was? Ach. In den Spielsalons von Cochin waren Einzelstücke des Schatzes aufgetaucht und sie sollte herausfinden, woher die stammten. Aha. Ja, da sich die Steine immer wieder im Besitz amerikanischer Soldaten befanden, suchte sie natürlich in deren Nähe. Aha. Tja, und eines Abends hatte sie Glück und geriet an einen Soldaten namens John Fisher, der schon seit 2 Jahren in Cochin stationiert war. Und dann? Er verliebte sich in die Frau und nahm sie gelegentlich zu seinen Pokerrunden mit. Mhm. Dort hat sie seine Freunde Harry Schreiber und Samuel Maruthers kennengelernt. Bei einem dieser Spiele setzte Fisher den Stern von Kerala ein. Aha. Anudara setzte ihren gesamten Besitz dagegen. Wahnsinn. Und gewann. Sie hatte aber nicht nur um den Stein gespielt, sondern auch darum, dass Fisher ihr sagen musste, woher er ihn hatte. Und weiter? Fisher hat ihr erzählt, dass er den Stern von Kerala und weitere Edelsteine in einem Tempel im Inneren des Landes gefunden hätte. Anudara bedrängte ihn nun, mit ihr gemeinsam dorthin zu fahren. Schreiber und Maruthers kamen mit. Dort angekommen, zeigte Fisher ihnen das Versteck. Und dann gab Anudara sich als Agentin der indischen Regierung zu erkennen. Auweia. Du sagst es, Peter. Fisher geriet in Wut. Er nahm Anudara den Saphir ab und stieß die Frau vor den Augen seiner Freunde in einen tiefen Spalt im Boden. Oh nein. Ja. Schreiber und Maruthers überlegten, was sie jetzt tun sollten. Sie fühlten sich mitschuldig und hatten Angst, zur Polizei zu gehen. Aber um sich abzusichern, verlangten sie von Fisher das Eingeständnis, dass er allein die Verantwortung für diesen Vorfall trug. Ja, das kann ich verstehen. Und dann? Von einem befreundeten Mechaniker der Leviathan bekamen die 3 Freunde einen kleinen Safe. Sie legten das versiegelte Geständnis und den Saphir hinein und bezahlten dem Mechaniker dafür, dass er den Safe irgendwo tief im Rumpf des Schiffes versteckte. Unglaublich. Ja, das tat er auch. Und dieser Mechaniker waren Sie? Um ganz sicher zu gehen, habe ich den Safe an einen Stahlträger festgeschweißt. Shrivan Maruthers wollten alles einer Art Gottesurteil überlassen. Wenn die Leviathan versenkt würde, bliebe das Geheimnis bewahrt. Aha. Wenn sie aber heil nach Amerika zurückkehrte, konnte man sich immer noch überlegen, was man tun sollte. Ist ja verrückt. Fisher war einverstanden. Ihm ging es nur noch darum, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also, naja, so langsam kann ich dieser unendlichen Geschichte kaum noch folgen. Einige Monate später erhielten die Piloten Auszeichnungen. Wertvolle Flieger, Armbanduhren und dergleichen. Mhm. Und an diesem Tag habe ich jedem der 3 einen Teil der Kombination für den Safe gegeben. Danach hörte ich lange nichts, bis Harry Schreiber mir erzählte, dass Fisher tödlich verunglückt sei. Schreiber und Maruthers hatten beschlossen, den Safe und seinen Inhalt nicht anzurühren. Und ich sollte die ganze Geschichte vergessen. Das taten Sie aber nicht, oder? Ja, warte doch mal ab. Einige Jahre lang taten wir alle so, als würde dieser Schatz nicht existieren. Aber dann starb Harrys Frau und seine Tochter. Und bald darauf wurde Maruthers krank und starb ebenfalls. Aha. Harry bekam Angst. Klar. Er setzte sich in den Kopf, dass der Stern von Kerala verflucht sei. Und als ich ihn dafür auslachte, jagte er mich zum Teufel. Erst kurz vor seinem Tod erhielt ich einen Brief, in dem er mir die ganze Geschichte erzählte und behauptete, er werde von einem Rachegeist namens Rashura verfolgt, den Anudara auf ihn gehetzt hätte. Ja. Und dann starb er. Ist ja unheimlich. Schließlich hörte ich, dass Harry euch testamentarisch beauftragt hatte, nach dem Stern von Kerala zu suchen. Ja, und was sollte nun dieses Spielchen mit Ismael, Moby Dick und so weiter? Ach, das war ein altes Spiel zwischen uns. Weil ich das jüngste Mitglied auf dem Leviathan war, genau wie Ismael auf der Pequod. Ach so. Ja, zum Spaß hat mich Harry einmal Ismael genannt und der Name blieb an mir hängen. Fischer wurde übrigens Ahab genannt. Aha. Also deswegen haben Sie sich als Ismael vorgestellt. Ja, genau. Nachdem ich von dem Testament erfahren hatte und wusste, dass Harry euch als Detektive engagiert hatte. Augenblick, Moment. Woher wussten Sie das? Von Gary. Ich kenne ihn recht gut. Ach nee. Ich gab euch am Anfang den Tipp mit dem Zettel und beauftragte Gary, ihn euch abzunehmen. Wir dachten eigentlich beide, dass ihr dann gleich wieder aufgeben würdet. Naja. Ned, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Smith, Taylor und Angelica hergelockt haben, damit sie von der Hafenpatrouille der Navy eingesammelt werden? Allerdings. Es war ganz einfach. Ich habe sie bis zur Leviathan fahren lassen und bin dann, als das Wachboot kam, ins Wasser gesprungen. Die Küstenwache fischte mich heraus, nahm die drei fest, fragte mich aus und schickte mich wieder weg. Aha. Und wo sind die drei jetzt? Vermutlich im Untersuchungsgefängnis. Auf jeden Fall sind wir sie erstmal los. Hm. Naja, bleibt noch Ashura. Ja. Und das ist ein gefährlicher Mann. Smith und seine Leute arbeiten für ihn, wissen aber nicht, wer er ist. Hm. So viel habe ich auf der Fahrt von Smith und Taylor erfahren. Ashura will den Schatz. Und er schreckt vor nichts zurück, um sein Ziel zu erreichen. Und warum helfen Sie uns? Weil ich Ashura hinter Gitter bringen will. Aha. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er meinen Freund Harry Schreber auf dem Gewissen hat. Und dafür kriege ich ihn. Selbst wenn es das Letzte ist, was ich tue. Also gut. Deswegen bringen Sie uns zur Leviathan, damit wir dort tauchen können? Das habe ich vor, ja. Holt diesen Stein aus dem Tresor, Jungs. Und dann ist endlich Ruhe. Peter, Bob und Justus schlüpften in ihre Taucheranzüge und schulterten die Sauerstoffflaschen. Währenddessen steuerte Ned sein Boot aus dem Hafen. Plötzlich deutete der dritte Detektiv auf eine weiße Segeljacht, die langsam näher kam. Hey, hier sieht man da hinten. Die Yacht? Was ist damit? Irre ich mich, aber die weiße Yacht, auf der Angelica mir das Gift verabreicht hat, die sah ganz ähnlich aus wie diese. Weißt du, wie sie hieß? Nee. Als sie mich an Land brachten, war sie zu weit entfernt, da konnte ich den Namen nicht lesen. Komisch. Es könnte auch ein Zufall sein. Ach, ich denke, du glaubst nicht an Zufälle. Tue ich auch nicht. Ah, jetzt kann man den Namen lesen. Ruby. Ja, aber Smith und Co. können das nicht sein. Die sitzen noch in U-Haft. Wir sind da! Willkommen in der Geisterbucht! Was? Geisterbucht. Peter! Sieh mich nicht so an. Ich habe ihr den Namen nicht gegeben. Sehen wir uns noch mal die Karte an, Jungs. Ja. Hier. Wir sind jetzt fast ganz genau über der Leviathan. Mhm. Ich habe den Safe damals im Heck angeschweißt. Ja. Also ziemlich genau hier. Ja. Mhm. Ja. Es gibt dort auch nach der Entkernung noch einige Räume und Kammern, die natürlich alle geflutet sind. Mhm. Die Stahltüren sind offen. Mhm. Ihr schwimmt hier durch das Loch in der Außenhülle, ja, taucht durch die drei Kammern hindurch und dann führt eine Türe nach links. Hier, okay. Dahinter findet ihr den Safe. Mhm. Er ist ziemlich tief im Inneren des Schiffes, also sollten die Explosionen ihn nicht beschädigt haben. Wenn ihn vorher niemand entfernt hat. Ja. Ja, ich habe ihn so angebracht, dass er aussieht, als ob er zum Stahlträger gehört. Aha. Ich sollte selber tauchen. Es gefällt mir nicht, dass ihr allein darunter geht. Ach, das schaffen wir schon. Wir sind ja keine Anfänger. Eben. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die dritte Kombination für den Safe. Wir haben nur die beiden von Fischer und Schrieber, aber nicht die von Maruthers. Wie? Wir haben die Kombinationen? Woher denn? In dem Brief von Mr. Schrieber an uns stand 1.98.77.74. Und auf dem Zettel in Mr. Fischers Fliegeruhr stand 2.55.43.89. Das sind die Kombinationen. Fehlt nur die dritte, die von Maruthers. Das ist wirklich beachtlich. Hier sind alle drei Kombinationen in Plastik eingeschweißt. Wer weiß, ob man sich in den Tiefen des Meeres noch so präzise auf sein Gedächtnis verlassen kann. Ja. Danke. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit, oder? Ja, alles klar. Von mir aus kann es losgehen. Okay. Taucherbrille und Mundstück anlegen. Kannst du noch mal kurz meine Flasche kontrollieren? Ja, komm mal her. Danke. So. Viel Glück, ihr drei. Ja. Das können wir brauchen. Okay. Ja. Bis später. Also. Unter Wasser war es ebenso grau und trostlos wie darüber. 20 Meter unter ihnen ragte eine gigantische Masse aus Stahl empor. Das Heck der Leviathan. Die drei Detektive schalteten ihre Lampen an und schwammen zum Schiff. Schon bald erkannten sie das Loch in der Außenhülle, von dem Ned gesprochen hatte. Es war groß wie ein Garagentor. Dahinter lag ein kleiner Raum, dessen Tür offen stand. Sie tauchten hinein. Immer tiefer ging es in das Wrack. Ein Barracuda schwebte bewegungslos in einer Ecke. Aber der Fisch rührte sich nicht und schien die drei Detektive nur zu beobachten. Zwei Räume weiter fanden sie den Safe. Er hing wie ein viereckiges Schwalbennest in etwa 3 Meter Höhe an einem Stahlträger, wie Ned es beschrieben hatte. Vorsichtig drehte Justus an der Zahlenscheibe und stellte die Kombination ein. Die Tür ging auf. Der erste Detektiv griff hinein und zog einen Lederbeutel und einen Briefumschlag hervor, den er sofort unter seine Neoprenjacke schob. Dann tauchte er zu Bob und Peter zurück und öffnete im Schein ihrer Lampen den Beutel. Darin lag ein pflaumengroßer, goldroter Stein, dessen Facetten das Licht der Taucherlampen einfingen und das Wasser um ihn herum in reines Feuer verwandelten. Sie hatten den Stern von Kerala gefunden. Plötzlich glitt von hinten blitzschnell ein Taucher heran und riss den Stein an sich. Die drei Detektive fuhren herum und erblickten 2 weitere mit Harpunen bewaffnete Froschmänner. Während sich der eine Taucher mit dem Saphir davonmachte, hielten die beiden anderen die Detektive mit gezückten Waffen in Schach. Dann machten sie unerwartet Kehrt und verschwanden im Trüben. Es dauerte einige Sekunden, bis sich die drei Jungs aus ihrer Starre gelöst hatten. Doch dann traten auch sie den Rückweg zur Wasseroberfläche an. Das waren also doch die Leute von Rashura. Wo ist denn das Boot? Was? Das kann... Ned? Das gibt's doch nicht! Ned! Der Kerl ist abgehauen! Seht euch mal den Himmel an! Ach. Wir müssen an Land schwimmen. Das geht doch nicht. Es ist viel zu weit. Und selbst wenn wir es bis zur Küste schaffen würden, dann würden die Wellen uns auf die Felsen schmettern. Hätte ich doch nur meine Mutter gehört. So, was hat sie denn gesagt? Weiß ich nicht, ich habe ja nicht auf sie gehört. Ich würde sagen, schwimmen wir zu der Boje da. Ja. Okay, besser. Ja, Justus. Kollegen, wir müssen den Brief lesen, bevor er völlig aufweicht. Okay. Na, lies mal vor. Hör zu, Kollegen. Ich, John Benjamin Fischer aus Waterside, Kalifornien, erkläre hiermit, dass ich allein die Verantwortung für den unglückseligen Vorfall am... Wie geht's unleserlich? Dara gestürzt, Liebe meines Lebens, meine Freunde Harry Schwieber und Samuel Maruthas tragen keine Schuld. Ich allein ihre unglückselige Gier nach den verfluchten Juwelen. Ach, verflixt, das ist alles nur noch ein verschmierter Brei. Hier geht's weiter. Ja. Noch einmal zurückgekehrt, um sie... Niemand soll erfahren... Justus! Habe ich versteckt, meine Freunde belogen, aber erst... Nein, aber es musste sein. Mein Flugzeug kennt die Antwort, denn es ruht dort in Frieden. Aber nur der Schlüssel und der Stern von Kerala können die letzte Tür öffnen. Letzte Tür? Unterschrift John Benjamin Fischer. Hey! Hey! Hm? Hubschrauber! Hubschrauber! Oh, ja! Hey! Das ist die Küstenwache! Hallo! Hier! Hier! Hilfe! Hallo! Sie lassen den Strickleiter runter! Ja! Los! Schwimmen wir hin! Ja, drauf! Ja! Du zuerst, Justus! Ja! Los! Schnell, Mann! Ist jemand verletzt? Nein, nein, ist alles okay! Wer hat sie denn überhaupt verständigt? Ein Mr. Ismail Ruby Follow. Hä? Was? Ismail Ruby Follow? Ha, dann ist Ned den Verbrechern auf den Fersen. Der Fall ist so gut wie gelöst. Haben wir das? Ich meine, den Fall gelöst? Wie gesagt, so gut wie. Aha. Na, heißt das, du weißt jetzt, wo der Schatz ist? Nein, natürlich nicht. Dafür müssen wir erst die letzte Tür finden, von der in Fischers Brief die Rede ist. Na ja, und? Wie soll's jetzt weitergehen? Ich habe vorhin mit Kapitän Murphy telefoniert. Mit wem? Ja, das war dieser Kapitän auf dem Touristendampfer, von dem aus wir den Untergang der Leviathan beobachten. Ah, ja, ja. Er sagte uns doch, dass er früher der Kapitän der Leviathan gewesen war. Mhm. Ja, richtig. Und was wolltest du von ihm? Ihn nach den Flugzeugen an Bord der USS Dauntless fragen. Ich wollte wissen, wo sie hinkamen, nachdem sie außer Dienst gestellt wurden. Aha, ich erinnere mich. Mhm. Ned hat uns erzählt, dass Fischer auf der USS Dauntless stationiert war. Aber wozu brauchst du diese Information, Esther? Weil in John Fischers Schuldgeständnis stand, mein Flugzeug kennt die Antwort, denn es ruht dort in Frieden. Ja, richtig. Ja. Ja, und konnte dir dieser Kapitän Murphy tatsächlich Auskunft geben? Zuerst war er natürlich äußerst zugeknöpft, aber mit etwas Geschick meinerseits konnte ich ihm diese Info entlocken. Muss man ja alles aus der Nase ziehen, Just. Die meisten Flugzeuge wurden in den 80er Jahren verschrottet oder verkauft. Ja. Aber Fischers Maschine steht auf einem der größten Flugzeugfriedhöfe der Welt. In der Wüste von Arizona. Ich habe sogar die Kennziffer des Flugzeugs. Nein, das gibt's doch nicht. Ja. Just. Alle Achtung. Das ist aber noch nicht alles, Kollegen. Denn schließlich fragte ich ihn noch, ob er zufällig schon mal etwas von Anudara gehört habe. Ja? Ja, und? Ein glatter Volltreffer. Nein. Laut Kapitän Murphy war sie zwar eine verstoßene Prinzessin und Geheimagentin der indischen Regierung, aber zugleich auch eine der gerissensten Juwelendiebinnen ihrer Zeit. Ja, und was fangen wir mit dieser Info an? Wir werden sie im Hinterkopf behalten. Aber als erstes müssen wir irgendwie Ned erreichen. Zu dumm auch, dass diese Angelica euch die Handys abgenommen hat. Ja, und dann müssen wir Smith, Taylor und Angelica finden. Sie haben uns den Stern von Kerala abgenommen, aber ohne Ned kommen wir wohl an die drei nicht ran. Ja. Dann schlage ich vor, als nächstes der Familie Fischer ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Schließlich hat Curtis Fischer bei Schreiber eingebrochen und den Karton mit den Modellflugzeugen gestohlen. Es war Nacht in Waterside. Ein silberner Sportwagen stand in der Garagenzufahrt eines vornehmen weißen Hauses. Was nicht so ganz zu der vornehmen Atmosphäre passte, waren Justus, Peter und Bob, die dicht an der Hauswand in einem Gebüsch hockten. Aus dem Fenster drangen laute Stimmen, die von Curtis und seinem Vater. Was sollte diese Aktion? Kann ja sein, dass dir unser Erbe egal ist, mir aber nicht. Ich will, was uns zusteht. Und wenn du dich nicht darum kümmerst, mache ich es eben. Indem du das Haus von diesem Sepczewski anzündest, du verdammter Idiot. Das war ein Unfall. Ich wollte den Safe öffnen. Ein Unfall. Du gehst mit einem Schweißbrenner in ein zundertrockenes Holzhaus und wunderst dich, dass es abbrennt. Du hättest diese Jungen um ein Haar umgebracht. Hab ich aber nicht. Es ist nichts passiert. Und ich habe zur Tarnung eine Maske getragen, die ich zwischen all den Plundern Schriebers Haus gefunden habe. Du solltest in die Politik gehen. Tja, Dad, das habe ich von dir gelernt. Dieser Sepczewski ist ruiniert durch deine Schuld. Und die Jungen sind nur durch einen glücklichen Zufall heil aus der Sache herausgekommen. Verdammt, Dad, der Schatz steht uns zu. Und steht überhaupt nicht zu, du Dummkopf. Mein Bruder John war ein Spieler und ein Säufer. Und als er starb, gehörte ihm nicht einmal mehr das Haus, in dem er wohnte. Wir haben damals auf das Erbe verzichtet. Das wären nämlich $30,000 Schulden gewesen. Ist mir egal. In seinem Brief stand, dass es einen Schatz gibt. Und ich will ihn haben. Mach, dass du rauskommst! Schön, wenn du die Wahrheit nicht erträgst. Oh Gott, ist diese Ratte. Er hat das Feuer an Sepczewskis Haus gelegt. Das klärt zumindest die Frage, warum Raschuras Leute nichts davon wussten. Herr Curtis muss uns von Anfang an gefolgt sein. Vielleicht schon seit dem Tag, als er den Karton mit den Modellflugzeugen aus Mr. Shrievers Haus gestohlen hat. Was machen wir denn jetzt? Curtis fährt weg. Los, Kollegen. Wir müssen hinterher. Ja. Komm. Gut. Hält vor dem kleinen Bungalow an der Ecke. Anhalten, Zweiter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Steigt aus. Jetzt geht er zum Haus. Und klingelt. Wer mag da wohnen? Da, die Tür öffnet sich. Sergeant Madoo. Ich werd verrückt. Das gibt's doch nicht. Er lässt ihn ins Haus. Los, komm, Freunde. Das gucken wir uns mal aus der Nähe an. Ja. Okay, los. Leise. Sehr gut. Das Wohnzimmerfenster steht offen. Ich hatte dir gesagt, dass du dich herkommen sollst. Ich will bloß mein Geld. Sie haben mir gesagt, dass es in dieser Sache was zu holen gibt. Und das will ich auch haben. Du hast es vermasselt, wenn du den Schlüssel hättest. Ich habe ihn nicht gefunden. Aber nun geben Sie mir, was wir vereinbart haben. Oder ich verpfeife Sie bei Heavyland. Ja, warte. Hallo, Sergeant Madu. Die drei Detektive. Brauchen Sie Hilfe? Gut, ich mach auf. Kommt, Kollegen. Dürfen wir reinkommen? Kommt rein, Jungs. Ja. Namaste. Oh, guten Abend, Madame. Das ist meine Mutter. Ah. Hallo. Curtis, das Spiel ist aus. Diebstahl, Brandstiftung und Erpressung. Ich bin gespannt, was Inspektor Haviland dazu sagt. Was faselst du da? Davon kannst du nichts beweisen. Und ob? Hm. Wir sind dir nämlich gefolgt, nachdem wir dein Gespräch mit deinem Vater belauscht hatten. Ich schlage vor, du fährst nach Hause, lässt dir von deinem Vater einen guten Anwalt bezahlen und hoffst, dass Mr. Sapschewski mit sich reden lässt. Oh, du hör mal, ich... Bob hat recht, Curtis. Fahr nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Ja. Wenn deine Familie ein Recht auf den Schatz hat, werdet ihr ihn bekommen. Es ist deinem Vater sicher lieber, wenn das auch ohne krumme Touren geht. Pah! Madhu ist der Einzige, der hier krumme Touren macht. Hm? Er steckt mit den Verbrechern unter einer Decke. Das kannst du ja dann im Gericht erzählen. Hm. Vielleicht hast du ja auch Glück und Sergeant Madhu zeigt dich nicht wegen versuchter Erpressung an. Warum sollte ich das nicht tun? Weil dann auch Dinge ans Tageslicht kommen würden, die sie lieber geheim halten möchten. Ach, so ist das. Versuchst du es jetzt mit Erpressung? Ja, Mutter. Hör zu, Curtis. Ich vergesse, dass du heute Abend hier warst. Hau ab und komme nie wieder. Zum Teufel mit euch allen! Tja, bei der Geschwindigkeit wird wohl ein Strafzettel fällig. So, jetzt setzt euch doch. Wollt ihr einen Tee? Vergiften Sie uns dann? Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Und überhaupt scheint hier jeder jeden andauernd vergiften, erpressen, entführen oder sonst wie schädigen zu wollen. Vielleicht erklärt mir endlich mal jemand, was hier eigentlich los ist. Ja, mir aber bitte auch. Justus, jetzt hättest du eigentlich Gelegenheit für einen ellenlangen Monolog. Die Sache ist doch ganz einfach, Kollegen. Sergeant Madhu ist ein wenig vom offiziellen Dienstweg abgewichen, um sich den Schlüssel zu John Fischers Schatz zu verschaffen. Er hat Kontakt zu Rashuras Helfershelfern aufgenommen und ihnen sogar geholfen. Nicht wahr, Sergeant? Mhm. Haben Sie nicht dafür gesorgt, dass Smith und Taylor sich den Streifenwagen unter den Nagel reißen und sich als falsche Polizisten ausgeben konnten? Warum sollte ich das nun wieder getan haben? Dafür gibt es drei mögliche Antworten. Entweder sind Sie ein Verbrecher und stecken mit Rashura unter einer Decke. Oder Sie spielen ein abgekartetes Spiel und versuchen, Rashura den Schatz abzujagen. Oder Sie sind ein ehrlicher Polizist, der von seinem Vorgesetzten freie Bahn bekommen hat, um Rashura hinter Schloss und Riegel zu bringen. Wobei mir die letzte Möglichkeit am liebsten wäre. Wie wäre es, Sergeant, wenn Sie uns zur Abwechslung einmal die Wahrheit sagen würden? Arbeiten Sie wirklich für die indische Regierung? Ja. Und sind Sie nach Amerika gekommen, um nach dem Schatz zu forschen? Nein. Dann suchen Sie Rashura. Das ist richtig. Mhm. Also, Sergeant Madhu, Sie haben uns angelogen, oder? Sie haben uns erzählt, dass Anudara damals den Stern von Kerala beim Pokerspielen von John Fischer gewonnen hat. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Woher hätte er den Stein haben sollen? Ich habe mir tagelang den Kopf zerbrochen, bis ich erfuhr, dass Anudara eine gerissene Juwelendiebin war. Ja, auch das ist richtig. Balen Buttimanane. Und so herum funktioniert es plötzlich. Anudara war an dem Raub im Palast des Maharajas beteiligt. Und beim Pokerspielen verlor sie den Stein an John Fischer. Er setzte ihr daraufhin so lange zu und bedrohte sie vielleicht sogar, bis sie einwilligte, ihn zum Versteck des restlichen Schatzes zu führen. Bravo. Okay. Zur Verstärkung nahm Fischer seine Freunde Shriba und Maruthas mit. Aber in dem Tempel, zu dem Anudara die drei führte, geschah etwas Unerwartetes. Es endete damit, dass die Prinzessin verschwand und die drei Freunde Hals über Kopf nach Kochin zurückfuhren. Ganz genau, so war es. Sie gerieten in Streit. Aha. Anudara gab ihnen einige Juwelen, weigerte sich jedoch, ihnen das Hauptversteck zu zeigen. Aha. Sie hatte Angst vor dem Mann, mit dem sie den Raub geplant und ausgeführt hatte. Aha. Der Mann, der sich heute Rashura nennt und Rache geschworen hat. Kennen Sie seinen wirklichen Namen? Nein. Mr. Schrieber kam zu uns aufs Polizeipräsidium und sagte, er werde von einem Rachegeist verfolgt. Ja, aber da waren Sie doch schon hier in Waterside. Woher wussten Sie, dass Sie ausgerechnet hierher kommen mussten? Auch die indische Polizei verfügt über einige Fähigkeiten. Ich habe einfach nach den Namen John Fisher, Harry Schrieber und Samuel Maruthas gesucht und bin ihnen hierher gefolgt. Fisher und Maruthas waren tot und Schrieber weigerte sich, mir irgendetwas zu erzählen. Dann starb auch er und halste euch sein Vermächtnis auf. Also, Sie haben zugegeben, dass Sie Rashura jagen. Und Ned Holbrook, alias Ismail, tut dasselbe. Aber Rashura ist Ihnen trotzdem durch die Lappen gegangen. Er hat jetzt den Stern von Kerala. Der allein nutzt ihm allerdings nichts. Um die letzte Tür zu öffnen, braucht er eine Schlüssel. Und den haben wir. Ja, aber was ist die letzte Tür? Die Tür zum Versteck des Schatzes, nehme ich an. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. eine Sache interessiert mich. Warum haben Sie uns überhaupt diese Lügengeschichte aufgezählt? Ja. Das ergibt doch nur dann einen Sinn, wenn Sie nicht wollen, dass Anudara als Juwelendiebin dasteht. Wollen Sie sie schützen oder was? Oh, schon so spät. Oh. Was? Ich glaube, wir sollten jetzt gehen, Kollegen. Aber wir sind doch... Aber Justus... Keine Sorge, Sergeant. Wir behalten das alles vorerst für uns. Wenn Sie uns helfen. Natürlich. Wartet, ich bringe euch zur Tür. Justus, aber... Na gut, kommt. Am nächsten Vormittag trafen sich die drei Detektive mit Mr. Mason im Strandcafé, um ihm von ihren bisherigen Ergebnissen zu berichten. Allerdings erzählten sie nur das, was rings um die Leviathan passiert war. Der alte Sekretär von Mr. Schreiber war entsetzt. Du lieber Himmel, das ist ja richtig gefährlich geworden. Sicher wollt ihr jetzt aufhören, oder? Auf gar keinen Fall. Aber ihr habt den Stein doch nicht bekommen. Diese Verbrecher haben ihn. Ja, aber wir haben den Schlüssel, der die letzte Tür öffnet. Die letzte Tür? Ja. Was ist das? Der Zugang zum Schatz. Ihr wisst, wo der Schatz ist? Ja, und die Verbrecher wissen es vermutlich auch. Wir fürchten, dass sie Ismail, also Ned, gefangen haben. Und wahrscheinlich wird er ihnen sagen, was er weiß. Aber wir werden ihnen eine Falle stellen. Ja. Eine Falle? Mhm. Jungs, das ist aber äußerst gefährlich. Das solltet ihr besser der Polizei überlassen. Keine Sorge, Mr. Mason. Die Polizei wird gut versteckt sein und im richtigen Moment zuschlagen. Dann sind wir die Verbrecher los, bekommen den Stein von Kerala und können den Schatz bergen. Hm. Und dann können wir entscheiden, was das Richtige ist. Ich glaube, ich würde gerne dabei sein. Ich habe das Gefühl, als wäre ich es Mr. Schreiber schuldig. Nach all der Zeit. Wo ist nun also diese letzte Tür? Tja, das werden wir erfahren, wenn wir John Fishers Flugzeug gefunden haben. Es steht auf dem Gelände des Pima Air and Space Museums in Arizona. Wir müssen nur noch hinkommen. Ja, das ist kein Problem. Was? Wir mieten einfach ein kleines Sportflugzeug. Wie? Ein Freund von mir ist Hobbypilot. Er wird uns sicher gern nach Arizona fliegen. Wie praktisch. Wann soll es denn losgehen? Morgen früh. Ja. Gut, wir müssen Inspektor Cotta noch sagen, dass er seine Kollegen benachrichtigen soll. Wir treffen uns also morgen früh um 8 Uhr auf dem kleinen Flugplatz im Norden, Mr. Mason. Genau da. Und bleibt ruhig sitzen und genießt euer Eis. Es geht auf meine Rechnung. Das hat ja sozusagen schon Tradition. Das stimmt. Also, bis morgen dann. Bis morgen. Bis morgen und danke. Das war er also. Der Flugzeugfriedhof des Pima Air und Space Museums in Arizona. Nachdem die von Mr. Mason gecharterte Cessna gelandet war, stiegen die drei Detektive, Mr. Mason und sein Pilot, aus und wurden dann mit einem Bus zu dem besagten Flugzeug gefahren, dessen Nummer Justus der freundlichen Busfahrerin genannt hatte. Der erste Detektiv bat den Piloten und Mr. Mason, im Bus zu warten. Dann stiegen er, Bob und Peter aus und begaben sich zu dem ausgedienten Militärflugzeug. Oh. Hm? Was ist los? Ja, das ist heiß. Ach, ich find's furchtbar heiß. Jetzt sollen wir auch noch in diesen metallenen Glutofen klettern. Bitte. Uns wird nicht. Nichts anderes übrig bleiben, wenn wir das Rätsel lösen wollen. Naja, nun. Ich mach die Tür auf. Ja, wen haben wir denn da? Oh. Kommt mal schön rein in die warme Stube. Und keine Tricks, verstanden? Sonst drücke ich ab. Oh. Hm. Na los, komm. Mr. Smith? Nein, komm, los. Ja. Ihr seid erstaunlich zäh. Mr. Taylor, Angelica, Sie haben es also tatsächlich geschafft, aus der U-Haft zu entkommen. In der Tat, Kleiner. Ein Freund hat eine Kaution hinterlegt und da uns nur ein wenig grober Unfug vorgeworfen wurde, waren wir so schnell wieder frei, dass wir uns sogar bei Mr. Ismail persönlich für diese interessante Erfahrung bedanken konnten. Wo ist Ned? Was haben Sie mit ihm gemacht? Tja, was haben wir denn mit ihm gemacht? Was denkst du denn wohl? Wir schätzen es überhaupt nicht, wenn man uns übers Ohr hauen will. Er hat zwar versucht, sich freizukaufen, indem er uns zu dieser letzten Tür geführt hat, aber öffnen konnte er sie auch nicht. Also haben wir ihn im Grab zurückgelassen. Die letzte Tür, das ist also ein Grab? Mhm. Ein Mausoleum, ja. Dort unterhält Mr. Ismail sich jetzt mit den Skeletten. Ist er tot? Haben Sie ihn umgebracht? Wo denkst du hin? Wir sind doch keine Mörder. Und immerhin hat er uns ja den Tipp gegeben, dass wir hier auf euch warten sollen. Also haben wir ihn lediglich eingeschlossen. Wenn er erstickt, ist es sein Problem. Und ihr händigt uns jetzt augenblicklich diesen Schlüssel aus, sonst habt ihr gleich ein großes Problem. Das glaube ich nicht. Sehen Sie doch mal nach draußen. Was zum... Smith! Da draußen! Da ist überall Polizei! Was? Ihr habt uns verpfiffen. Ihr verfluchten Rotznasen! Dafür lege ich euch um. Nein! Sind Sie wahnsinnig? Wenn Sie schießen, dann kommen wir aus dieser Kiste niemals lebend raus. Wir können doch verhandeln. Wir haben doch die Jungs. Wir nehmen sie als Geiseln und hauen ab. Vergiss es. Siehst du die ganzen Scharfschützen da draußen? Da kommen wir niemals lebend raus. Ich fürchte, ihr habt gewonnen, ihr kleinen Ratten. Ich hätte gern den Stern von Kerala. Geben Sie ihn mir bitte. Ich gebe dir den Stern von Kerala. Besten Dank auch. Du solltest lieber beten, dass wir uns nie wieder begegnen. Smith, Taylor und Angelica wurden umgehend verhaftet. Die drei Detektive und Mr. Mason aber ließen sich von der freundlichen Busfahrerin zu dem Mausoleum fahren, in dem die Verbrecher Ned Holbrook eingesperrt hatten. Beeilung! Kommen Sie, Mr. Mason. Ja. Ich werde auch mitgehen. Sehr gut. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Los. Ja. Woher weißt du eigentlich, wo wir hin müssen? Wir haben von Inspektor Cotter alle Informationen bekommen, die wir brauchten. John Fischers Familie stammte nämlich ursprünglich aus dieser Gegend und er wurde hier im Familiengrab beerdigt. Mhm. Und dort ist auch die letzte Tür. Da ist die Gruft der Fischers. Ah. Seht doch, diese miesen Typen haben mit einer dicken Steinplatte die Tür verrammelt. Ach, los, kommt, fasst alle mit an. Ja. Müssen sie irgendwie wegschieben. So. Ned! Da liegt er! Ned! Hey! Wasser. Ja, Durst. Hier, ich hab was zu trinken. Oh, Onkel Ned. Und wir dachten schon, dass du... Onkel? Wie? Sind sie miteinander verwandt? Jetzt wird mir auch klar, weshalb sich Ned in Arizona aufgehalten hat. Und Sie arbeiten tatsächlich hier im Flugzeugmuseum? So ist es. Kollegen, wir kümmern uns jetzt um die letzte Tür. Fischers Grab. Aber ihr braucht Schlüssel und den Stern. Wir haben beides. Machen Sie sich keine Sorgen. Nein, ihr versteht nicht. Nicht in Stein. Wir wissen schon, was wir tun müssen, Mr. Holbrook. Kommt, Jungs, sehen wir uns dieses Grab mal näher an. Nicht so schnell, Ashura. Was sagst du da? Ashura? Um Himmels Willen, ist er hier? Ach, hören Sie mit dem Theater auf, Mason. Wir wissen, dass Sie Rashura sind. Das kann nicht sein. Er ist doch nicht Rashura. Und ob? Das ist der Mann, der vor über 30 Jahren zusammen mit Anudara die Schatzkammer eines Maharajas ausraubte und anschließend John Fisher dafür bezahlte, die Prinzessin auszuschalten. Aber er hatte Fisher unterschätzt. Der tat zwar, was er tun sollte und stieß Anudara in eine tiefe Spalte, aber später kam er wieder, um sie zu retten. Er fand sie jedoch nicht, weil sie es geschafft hatte, sich selbst zu befreien. Stattdessen fand er den Schatz und nahm ihn mit. Er versteckte ihn an Bord der USS Dauntless. Seinen Freunden und ihnen, Ned, machte er weiß, es gebe nur den Stern von Kerala im Safe der Leviathan. Er brachte den Schatz unbehelligt nach Amerika und versteckte ihn hier im Familiengrab. Mhm. Und ich soll damit zu tun haben? Mhm. Das ist doch absurd. Das ist es nicht. Sie fühlten sich um den Schatz betrogen und schworen Rache. Ach was? Unter dem Namen Rashura haben sie so lange gesucht, bis sie den Ort gefunden haben, in den Fisher, Maruthas und Schrieber gezogen waren. Als sie jedoch in Waterside ankamen, waren Fisher und Maruthas bereits tot. Darum haben sie sich als Sekretär bei Schrieber beworben und fingen gleichzeitig an, den armen alten Mann zu terrorisieren. Genau. Und als das alles nichts half, haben sie ihn zu Tode erschreckt. Vermutlich mit der Dämonenmaske. Ja, das hat dann ja auch geklappt. Du bist übergeschnappt. Vollkommen geisteskrank. Wie passend, dass Sie als Sekretär alle Briefe für Mr. Schrieber geschrieben haben, sodass alle Welt Ihre Handschrift für die von Mr. Schrieber hielt. Ja, so konnten Sie auch Schriebers Testament fälschen. Wie bitte? Erinnern Sie sich nicht? Wir haben alle darüber gerätselt, warum Mr. Schrieber uns so einen seltsamen Brief geschrieben hat. Warum nicht an Sie, Ned? Weil der Mann, der den Brief geschrieben hat, nicht wusste, wer Ismael ist. Und Mr. Mason wusste auch nicht, wo der Stern von Kerala ist. Vermutlich hat er Mr. Schrieber dabei belauscht, wie er Gary von dem wertvollen Stein erzählt hat. So ein Blödsinn. Nach Schriebers Tod hat Mason all die Andeutungen, die er selbst nicht verstand, zu einem Rätsel zusammengefasst und nach jemandem gesucht, der es lösen konnte. So kam er auf uns. Das ist völliger Blödsinn. Warum hätte ich euch denn zum Beispiel vor Rashura warnen sollen, wenn ich es gewesen wäre und versteckt bleiben wollte? Weil Mr. Schrieber der Polizei mehrmals gesagt hat, dass jemand namens Rashura hinter ihm her sei. Es wäre doch unlogisch gewesen, in seinem Brief nicht darauf hinzuweisen. Aber Smith und seine Leute hätten doch niemals ihren eigenen Boss vergiftet. Doch, weil sie nämlich selber nicht wussten, wer er ist und ihre Anweisungen telefonisch erhalten haben. Sie dachten lediglich, er sei ein lästiger alter Mann, der in Schriebers Haus zu viel über den Stein erfahren hatte. Aber sie sind ihm doch begegnet. Er hat Smith und Taylor bei einem Einbruch ertappt und sie haben ihn so übel zugerichtet, dass er ins Krankenhaus musste. Irrtum. Den Überfall hat Mr. Mason simuliert, um den Verdacht von sich abzulenken. Ironischerweise ging es ihm erst dann wirklich schlecht, als seine eigenen Leute ihn vergifteten. Mir reicht es jetzt. 30 Jahre lang habe ich gewartet und ich lasse es mir nicht von drei hergelaufenen Rotzbängeln verderben. Hände hoch! Oh. Und das gilt auch für Sie, Rashura. Lassen Sie die Waffe fallen. Sergeant Madu! Ich werde euch alle... Bitte, Ned. Na, das nenne ich einen saftigen Kinnhaken. Sehr tadelnswert, Ismael. Danke, Sergeant. Ich war nicht sicher, ob Sie rechtzeitig hier sein würden. Jetzt also zu diesem Schatz. Ihr habt den Schlüssel und den Stein? Stern, nicht Stein. Nur der Stern von Kerala kann die Tür öffnen. So hat John Fisher es damals verfügt und so habe ich es gebaut. Harry Schreber war nicht der Einzige, der etwas gut machen wollte. Dann kommt. Hier, es ist die letzte Tür. Siehst du dieses Schlüsselloch, Justus? Da gehört der kleine Schlüssel rein. Hier ist er. Der Zahlencode fehlt. Ohne ihn können wir die Tür nicht öffnen. Lassen Sie mich raten. Den Code hat Anudara, der andere Stern von Kerala. Da kann ich helfen. Ja, aber, was? Ich leuchte mal mit der Taschenlampe. Oh, eine Schatzkammer. Ja. Gold, Juwelen, Diamanten. Sergeant Madu, woher kann kannten Sie denn den Code? Tja, auch Fischer fühlte sich immer noch schuldig wegen Anudara. Ja. Also verpfändete er seine Uhr und fuhr zurück nach Indien. Aha. Dort suchte er und fand seine Prinzessin und gab ihr den Code für diese Tour. Anudara sollte später, wenn sich die Wogen geglättet hätten, zu Fischer nach Amerika reisen und gemeinsam wollten sie den Schatz holen. Aha. Anudara kam aber nicht, weil sie Angst vor der Rache Rashuras hatte. Stattdessen beauftragte sie ihren Sohn, nach Amerika zu gehen und dort alles zu einem rechten Ende zu bringen. Und so bin ich hierher gekommen. Ah, was für eine Story. Wow. Wird schon stimmen. Ich bin mittlerweile so verwirrt, sie hätten mir jede Geschichte auftischen können, ich würde sie glauben. Tja, Jungs, das ist nun euer Schatz. Und jetzt müsst ihr entscheiden und das Richtige tun. Tja, also, wenn das so ist, dann soll Mr. Sapschewski dafür entschädigt werden, dass er sein Haus und seine gesamte Existenz verloren hat. Hm? Ja. Gut. Der Rest des Schatzes soll dann an die rechtmäßigen Besitzer zurückgehen. An die Erben des Maharajas. Ja. Sehr gut. Ja? Ja. Aber hier, den brennenden Kristall, Sergeant Madhu, den geben Sie bitte Ihrer Mutter. Oh. Hier. Danke, Justus. Ich glaube, sie wird sich freuen. Und vielleicht entschließt sie sich ja auch, nach Hause zu fahren und ihn zurückzugeben. Wisst ihr, Jungs, nach so vielen Jahrzehnten ist der Fall endlich gelöst. Hm. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet drei amerikanische Jungen die Wahrheit ans Licht bringen würden? Also ich bedanke mich. Auch im Namen der indischen Regierung. Bei den drei Fragezeichen.